Hallo. Hier ist die frisch frivole Sendung aus Franken mit dem Namen Schnickschnack für euch. Endlich mal wieder live auf unserem breitgesessenen Sendeplatz um 18 Uhr am ersten Freitag. Am Mikrofon, es ist wohl hier so gang und gäbe, das zu erwähnen, sitzt der Andreas Vincent Weber, begleitet und durch den Abend geführt von Christian Hilgert. Hallo Christian. Hallo, servus. Ja, herzlichen Dank erst nochmal an die Maggie für das tolle Lied. Ja. Der Kevin Morby. Der Morbys Kevin. Kevin Dingsbums. Ja, wir haben heute ein Thema, wie soll ich anfangen? Chris, wie fängt man dabei an? Also um möglichst viele Hörer... ich mach mal Musik leiser, damit man dich besser hört. Bei der Stange zu halten, der die Song, wir haben es heute über flotte Bienen. Ach du liebe Zeit. Chris, du greifst mal wieder in die Klischeekiste hinein, aber nichts anderes habe ich von dir erwartet. Ja, wie kamen wir denn zu unserem heutigen Studiogast? Genau, wir haben einen Studiogast, den stellen wir gleich vor. Und zwar haben wir den Film Südstadtgeflüster gedreht und durch diesen Film sind wir dann zu DM gekommen, also DM Drogerie Märkte. Seitdem verkaufen wir da immer so Naturmüsli und so. Und die haben uns eingeladen, denn die haben Geld zu verteilen an Projekte. Und ein Projekt war eben einer, der heute da ist, und zwar der Thomas Reichel. Und der macht so Führungen mit Kindern und stellt Bienen vor und vermittelt sein Wissen über Bienen. Und Bienen sind ja voll wichtig auf dieser Welt, oder Andreas? Ja. Jetzt habe ich jetzt schon gesehen, der hat geschlafen, ne? Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich muss was dazu sagen. Also, jetzt stellen wir das mal vor. Ja, hallo, wie heißt hallo, er denn? Hallo Thomas Reichel. Hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ja. Nee, ich muss kurz dazu ausholen, das Projekt, das damals zur Bewertung bei diesem Jury-Treffen war, war ja ein Projekt, wo es darum ging, Kinder an die Bienen ranzuführen. Also eine Schulklasse wurde da, durfte ein Jahr oder ein Schuljahr wahrscheinlich lang dabei sein, wie du deine Bienen pflegst, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, nicht ganz. Also wir haben unser im Kreis auf drei Säulen geschultert, unterrichtsmäßig. Wir haben jeden Montag und Dienstag in der Hauptsaison, das ist so Mitte Mai bis Anfang Juli, kommen Kindergärten und Schulklassengruppen zu uns. Die kriegen dann einen kindgerechten Vortrag, denen wird die Imkerei gezeigt. Wir suchen miteinander die Königin, ein offenes Objekt. Mit allen Sinnen erleben. Sie dürfen riechen, sie dürfen auch eine Wachsplatte zerdrücken. Meine Frau zeigt in den Keller, wie der Honig aus der Wabe kommt, dass der also bisher im Glas ist, dass der nicht beim Discounter bloß im Regal steht. Und mein Job ist dann mit den Kindern, die haben dann einen Bienenschleier rum, gehen wir dann zum Bienenvolk hin und wird praktisch die Königin gesucht am offenen Volk. Und es ist total spannend, die erleben das wirklich und das vergessen die nie in ihrem Leben. Und am Schluss gibt es noch einen Honigweckler, weil es schmecken gehört ja auch dazu. Das heißt, du willst also bei den Kindern auch Bewusstsein für die Zukunft schaffen? Auf jeden Fall. Das ist eigentlich darauf zu fokussieren, dass das ihre Natur ist, wo sie jetzt leben, dass sie einfach auch, mir kann es noch nicht in die Verantwortung nehmen, aber darauf fokussieren, dass die Zukunft, wenn wir so weitermachen, dass da mit den Kindern nicht mehr die Flora, die Welt, so wie es wir kennen, die Heimat, nicht mehr so schön da ist, wie man es jetzt vorfindet. Und das zweite Standbein ist dann, habe ich eine Schulklasse, da dem aktiv imkern. Die kommen dann so richtig mit einem kleinen Imkeranzug zu mir in einem Bienenhaus. In Weigenhofen ist das Drehen, bei Schönberg. Ich bin ein Verlauf. Und die haben jetzt ein Wirtschaftsjahr mit mir gearbeitet, haben einen Ablecher gemacht. Das heißt, aus einem kleinen Bienenvolk ein Wirtschaftszeug aufgebaut. Und heuer haben wir jetzt einen ersten Eimer Honig mit 13 Kilo geerntet mit den Kindern und den kriegen sie jetzt am 11. am nächsten Freitag wieder abgefüllt und das verkaufen sie dann zugunsten ihrer Klassenkasse. Ich glaube, die wollen es Flüchtlingskinder spenden. Ist mir eigentlich wurscht, wie sie das machen. Die haben ihre Freude dabei und die haben ja dafür gearbeitet und dann können sie auch machen damit, was sie gerne würden. Und der dritte Baustein ist, bei uns kann man auch ein Berufspraktikum machen. Da habe ich letztes Jahr einen Landwirt dabei gehabt. Der hat unbedingt ein zweites Praktikum machen müssen von der Schule aus. Dann hat er gesagt, ich gehe doch in keine Fabrik nicht rein. Und wie gesagt, und dann hat er gesagt, ob er mit einer Wirtschaftsjahr mit dabei. Ja, also so viel erstmal zu deinem Beruf und vor allen Dingen zu deiner Berufung. Haben wir jetzt ja kurz gehört, also es geht jetzt diese Sendung um Bienen. Ich habe für den Chris was mitgebracht, Moment. Ach nee. Ja, pass auf, Chris, hör genau hin. Dann kannst du die Magie spüren. Super. Super. Also das hat sich der Chris gewünscht. Ja, genau. Ich kann es so auch lauter machen und von rechts nach links fliegen lassen. Cool. Cool, oder? Ja. Alles nur mit diesen Knöpfchen. Thomas hier. Reichel bei uns heute zu Gast, und zwar ist er Imker. Thomas, warst du schon immer Imker? Kommst du aus einer Imker-Dynastie? Oder wie bist du zu dem Hobby gekommen? Fast. Also bei mir war es so, meine Oma, ihr Bruder, der hat Bienen gehabt und der hat sich dann bei uns im Wald oben, ich stamme von Rüplanten bei Odenzoos, also ein kleines Dorf, und der hat sich dann ein Bienenhaus gebaut, und meine Herausforderung mit 10 Jahren war dabei, entweder ich gehe mit dem Onkel im Wald mit auf und baue das Bienenhaus, und da habe ich nur 10 Mark gekriegt damals, oder ich gehe mit dem Pfarrer in die Kirche. Also da ist die Entscheidung also sehr schnell gefallen, und ja, so bin ich zu der Biene gekommen, und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Aber mein Vater war schwerst allergisch dagegen, wie der Onkel dann zusammen gestorben ist, war es natürlich Schluss mit der Imkerei. Und wie wird man wieder Imker? Durch Einheirat. Also meine Frau, ihr Vater, meine Frau ist die dritte Generation jetzt in der Imkerei. Und so habe ich dann wieder angefangen und ja, den Betrieb dann aufgebaut. Hat es zur damaligen Zeit, ich meine, wenn man da allergisch ist, hat es damals schon so Gegenmittel gegeben, ja? Naja, also mein Vater hätte praktisch zum Arzt gemusst, dass er Spritzen kriegt. Also hat es das damals nee, das hat es schon gegeben damals, ne? Mhm. Gefährlicher Job. Aber nur, also weiß man das vorher, ob man allergisch ist? Kann man testen? Ah, das kriegt man schnell mit. Ja. Ja. Meine Oma hat es auch schnell mitgekriegt. Ich bin also absolut überhaupt nicht allergisch. Ich arbeite auch, sag ich mal, 90-95% ohne Schutz. Beide Bienen dort, und ja, es passt. Wie läuft dann so ein Tagesablauf bei dir ab? Ist das dann so, ich stehe auf und schaue erstmal, ob die Königin noch lebt, oder wie sieht das aus? Nee, nicht direkt. Also in der Früh geht es halt noch los, Vorbereitung. Ich meine, am Abend vorher weißt du schon, welchen Standort, dass du kontrollieren willst. Wie viele Bienenvölker hast du denn? Wir sind jetzt bei 65. Ah, also doch einiges. Ja, wir sind, wie viele Bienen? Also ein Volk hat im Sommer aufgesetzt so um die 50.000 Bienen. Starkes Volk, gibt es ein bisschen schwächere, sind halt 40.000 oder was, so im Durchschnitt gesehen. Ne? Und dann hast du quasi eine Art Plan für dich im Kopf, welches Volk du jetzt in welcher Reihenfolge? Ganz genau, was ich dann, da gehe ich Standort hin, und praktisch ein Volk nach dem anderen wird da durchkontrolliert. Ich muss ja dann Schwarmkontrolle machen, vor allem im Frühjahr, wenn es richtig losgeht. Die Bienen fangen ja schwärmen an, wenn die Königin keinen Platz im Brutraum mehr hat, dass sie praktisch Eiablage machen kann. Und dann wird es zu eng. Und dann sagt das Volk, das ist entscheidende Ei ist das Volk. Ja, wir sind das Volk, sagen die Bienen dann? Das Volk gibt die Vorgabe, in welches Ei die Königin legt. Mhm. Durch Wabenbau. Wenn die normal Waben baut, wo eine Arbeiterin Platz hat drinnen, legt die Königin ein befruchtetes Ei ab. Und das heißt, es ist hochdemokratisch organisiert dann, weil die, absolut. Weil die, das ist nicht ohne, so, wie man sich das vorstellt, so eine Bienenkönig wird da gesalbt oder salbt sich selber, sondern die suchen sich, das Volk sucht sich den, die Königin aus. Ist eine Königin. Also es sind drei Arten drin, die Königin ist weiblich, dann die Arbeiterin weiblich, und der Thron oder die Drohne, das ist der Mann, der nur zur Fortpflanzung dienlich ist. Also der vom Lebensalter her, Sommerbiene lebt so circa 37 Tage, die fliegt sich und arbeitet sich fürs Volk zu Tode. Also der bis einfach umfällt und tot ist. Der Thron, der lebt 120 Tage im Schnitt, lebt in Saus und Braus. Also und seine Aufgabe ist halt, wenn Königin zum Begattungsflug rausgeht, einfach, dass er sich dann da drin verewigt im Begattungsflug, wobei dann auch stirbt. Beim Akt. Und die Königin lebt so 4-5 Jahre, legt aber in der Hauptsaison täglich 1.500 bis 2.000 Eier. Jetzt sind wir schon wieder eingestiegen in das Wissen, in den Wissensblock. Was macht für dich die Faszination Biene aus? Also du scheinst ja mit vollem Herzblut dabei zu sein. Was macht dich jeden Tag wieder aufs Neue da rausgehend? Die Biene, das ist das wunderbarste Geschöpf, was unser Herrgott einfallen hat lassen auf Erden. Das ist einfach eine Beruhigung, eine Faszination. Da, wenn du stressvoll hingehst und sagst, jetzt schaue ich schnell durch, die belehren dich sehr schnell, weil dann geht die Hektik aufs Volk über und dann machen die einen Kampfangriff. Ne? Also ruhig, mir lebt in der Natur draußen. Der gute Geruch, den Bienenstock, wenn man öffnet, das Süßliche, das nach Wachs riechen, nach Propolis, das so wohlriechen, das ist einfach Booste, Entspannung, das ist einfach, ja. Also auch eine Art Meditation, die Arbeit. Absolut, dann. Ja. Absolut. Aber leider gibt es ja einen Haufen Schwierigkeiten, egal ob durch Landwirtschaft oder Milben und so weiter. Bienensterben ist ja momentan in aller Munde. Man muss da einfach ein bisschen weiter zurückgreifen. Der Ursprung ist einfach dabei angegangen in den 70er Jahren, wie die Flurbereinigung gekommen ist. Früher hat jeder Landwirt so kleine Flächen gehabt und da war es jetzt der Biene egal, oder den Insekten, ob die jetzt links rüber geflogen sind oder rechts rüber geflogen sind. Durch Fruchtwechsel haben die immer ausgewogene Ernährung gehabt im Jahr. Dann sind auf einmal Agrarflächen gekommen, Mais, Getreide. Mais ist dann der neue Renner geworden als Futterpflanze. Jetzt seit neuestem für Biogasanlagen. Also es ist wir ersticken fast in solchen Flächen vom Mais. Ist es leider dann auch noch die Gier vom Landwirt dazu gekommen, dass so wertvolle Hecken wie Weißdorn, Schlehen, Hagebutten, was auch für Vögel sehr wichtig war, weggearbeitet wurden, um nur 1,50 Meter weiter die Fläche zu bewirtschaften. Das ist einmal ein großer Punkt. Dann das Spritzgut Glyphosat, was da ausgebracht wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen schon im Boden drinnen sind, verseucht wird. Und durch Lobbyismus und Politik wird es jetzt wieder verlängert. Und ich habe jetzt neulich gelesen, was erschütternd ist. Das haben sie jetzt in der ersten Muttermilch schon festgestellt, dass Glyphosat drin ist. Also irgendwann frage ich mich, wann die mal aufwachen, dass man... Was, also du hast ja jetzt gerade gemeint, vorher war es eine ausgewogene Ernährung für die Bienen und jetzt gibt's nur noch Mais. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert, wenn die Bienen nur Mais vor der Haustüre haben? Die Krux dabei ist eigentlich, dass das Maiskorn gebeizt ist mit ganz giftigen Substanzen. Also es ist gar nicht der Mais selber, sondern es ist mehr so das, was auf dem Mais... Die Arbeitsweise, okay. Dass einfach dann ihren Zungenflügel und wie die ganzen Insekten hassen, weil den Mais kaputt machen, dass der praktisch der kaputt gemacht wird. Aber die Pflanze fördert dieses Gift über die Feuchtigkeit, was sie am Boden nimmt, wird das Gift mit in die Pflanze mit hochgenommen und über den Kubationstropfen, der Tautropfen früh, wo der dran hängt, ist kontaminiert mit diesem ganzen Gift und die Biene holt sich das und trägt es dann im Bienenstock, falls es bis zum Bienenstock noch schafft, rein. Und was noch viel Schlimmes ist, sind die Neonicotinoiden. Das ist ein Nervengas, ein Nervengift. Bienen vernachlässigen ihre Brutpflege, die machen den Schwänzeltanz nicht mehr, wo sie sich artikulieren, in welche Richtung das die nächste Nahrungstracht ist, dass die Kolleginnen wissen, wo die haben meistens auch Honigprobe dabei oder Nektarprobe, dass die wissen, wie das schmeckt, wo die hin müssen. Durch den Schwänzeltanz sagt er genau von der Sonne so und so viel Grad, so und so viel Meter, tanzt der 8 oder ein Kreis oder wie auch immer. Die wissen das genau, wo die dann hin müssen, um die Honigtracht auszubeuten. Das wird dann alles vernachlässigt und das ist das Volk zum Sterben verurteilt. Was müsste sich denn ändern? Einfach aufhören mit dem wahnsinnigen vielen Gifteinsatz, was da überall gemacht wird. Und das ist wenn man bedenkt, jetzt Monsanto und Bayer gehen jetzt noch zusammen fusionieren. Der eine macht die Lebensmittel, der andere das Giftspritzmittel dazu. Die decken den Weltmarkt ab, die machen uns kaputt, solche Konzerne. Und da muss jetzt radikal zurückgenommen werden, die ganze Sachen. Wir bräuchten das auch gar nicht. Was passiert denn, wenn das nicht zurückgerudert wird? Ist dann der Super-GAU angesagt? Ja, Monsanto hat ja sowieso als Philosophie für sich Weltherrschaft am Nahrungsmittel zu haben. Das heißt, die ganzen Pflanzen werden gentechnisch verändert, dass du einfach... dass sich das nicht mehr reproduzieren kann. Zum Beispiel, wenn der Bauer seine Kartoffeln geerntet hat, ich stamme aus so einer kleinen Landwirtschaft, die Oma hat ja schon gleich ihre Setzlinge auf Zeiten da extra in den Sack rein, die sind dann nach den Augen, wenn man sagt, wo praktisch der Trieb wieder rauskommt, sind die schon geschnitten worden und alles, aber man dann als Saatgut wieder verwenden hat können. Und das funktioniert mit diesen genveränderten Sachen nicht. Du musst immer wieder dort einkaufen, ob es Getreide, Mais, egal was ist, und durch das Gen veränderte. Und irgendwann sind die dann so weit, dass die das alles in den Griff haben, da sagen die, heuer gibt es nur Mais oder heuer gibt es bloß Kartoffeln. Und dann sterben die Bienen wegen dem, von mir aus, hauptsächlich wegen dem Gift dann. Ne? Ja, und dann ist aus. Einstein hat zweimal schon gesagt, innerhalb stirbt die Biene, stirbt der Mensch innerhalb von 4 Jahren. Aber warum? Erklär's doch mal ein bisschen. Weil die Honigbiene der Hauptbestäuber ist von Frucht, von Futterpflanzen, von Gemüsepflanzen und die decken 76,9% ab. Und wenn die wegfallen, dann gibt es keine Früchte mehr. Wir haben nur ein paar Wildbienen, die werden dann auch sterben dabei, ein paar Hummeln. Die Hummel zum Beispiel schafft gerade 10,7%, also 7,9%, 10% davon. Ist aber kein Wunder, ein Hummelstaat hat vielleicht 400 Hummeln. Die können ja gar nicht ranklotzen, was da so ein Bienenvolk praktisch daher macht. Mhm. Und was man auch wissen muss, viele Insektenarten, Wildbienenarten überlebt meistens nur die Königin und die anderen sterben. Also die müssen sich im Frühjahr erst einen Staat wieder aufbauen, reproduzieren. Dann ist die Frühjahrstracht ja eigentlich schon gelaufen, zum Beispiel die Kirschblüte. Das ist die erste wichtige Nektartracht. Da sind die gar nicht so weit. Da hat die Biene schon volle Volksstärke und kann praktisch den Honig ernten, beziehungsweise die befruchten. Das ist ja einfach das. Und jede befruchtete Blüte ist eine Kirsche, die ist einfach saftiger, die hat mehr Zuckergehalt, die ist gereifter, die ist größer, die hat einfach eine Top-Qualität. Alles, was von den Bienen befruchtet wird. Eine Erdbeere zum Beispiel kann ohne Bienenbefruchtung aus lauter kleinen Stöpsel drauf, die kannst einfach. Es wird nichts. Es wird nichts. Wird nichts. Es wird einfach nichts. Hier ist Schnickschnack, die frisch-frivole Sendung aus Franken. Mit lustigen Themen und spannenden Gesprächen. Ich habe eine neue Kategorie, nachdem der Lukas Münnich ja letztes Mal bei uns das Original Schnickschnack Sommerinterview, nicht das letzte Mal, aber vor ein paar Monaten, das Original Schnickschnack Sommerinterview ausgerufen hat, habe ich jetzt eine neue Kategorie, nämlich der dufte Witz. Ich such jeden Monat den besten, unschlagbar besten Witz zum Thema. Ihr könnt euch vorstellen, als ich recherchiert habe zum Thema Bienenwitze, da Biene ist ja sozusagen, könnte man sagen, so das Sinnbild für körperliche Liebe. Deswegen habe ich da sehr viel Dreckiges gefunden, aber nicht nur, ich habe auch einen wunderschönen Witz, der ist von einer Poesie. Ich bin echt hin und weg, ich bin betört. Also den lese ich jetzt mal vor. Ich versuche es mal ein bisschen zu untermalen mit meinen schauspielerischen Künsten. Stehen zwei Gänseblümchen auf einer Wiese. Der Wind weht leicht durch die Zweige, durch das Gras. Und die zwei blicken sich immer wieder an und tauschen verliebte Blicke aus. Es knistert zwischen den beiden Gänseblümchen. Da sagt das eine Gänseblümchen zum anderen: Ich hab dich ganz toll lieb. Das andere: Ich hab dich auch super toll lieb. Du, ich glaub's gar nicht, wie lieb ich dich hab. Und dann ein kurzer Moment der Stille. Die beiden blicken sich nochmal schmachtend an. Mensch, da ruft das erste: Sollen wir uns ein Bienchen holen? So, das war der Witz. Jetzt warte mal kurz, ganz kurz, ich muss schnell, also das... Das war's jetzt schon. Ja, Moment, so. Ja, das habe ich noch. Hast du einen Applaus selber mitgebracht. Das war der dufte Witz zum Thema. Ja. Soll ich mir immer einstecken, haben wir ein bisschen Applaus. Ja, immer ein bisschen Applaus dabei haben. Es ist echt schwierig, also Witze sind echt nicht mein Fachgebiet, muss ich sagen. Ihr könnt immer noch anrufen. Fast dir aufgefallen. Und auch was ich sehr wichtig finde, ist Zuhörer einbinden in das Ganze. Genau. Also deswegen habe ich im Bekanntenkreis rumgefragt und habe zwei wichtige Fragen zum Thema Bienen herausgefunden. Sagst du auch von wem? Ich sag Vornamen dazu. Okay, gut. Also die erste Frage ist: Was können wir Nürnberger von den Bienen lernen? Kommt viel von Anna. Viel Ordnung, strukturiert. Ein Zusammenhalt, das ist, die haben ein soziales Verhalten, da wo sich jeder Mensch eine Scheibe abschneiden könnte, dass wir Menschen durch das, dass wir wahrscheinlich ihr Hirn gerichtet haben von St. Heikot, einfach gar nicht schaffen werden. Mhm. Die Bienen machen das einfach. Findest du Nürnberg nicht sauber? Das hat jetzt mit Nürnberg selber nichts zu tun. Das wird allgemein auf die Menschheit bezogen. Okay. Also mit Nürnberg. Ich war übrigens 2,5 Jahre in Nürnberg Zabor und habe da Honig verkauft. Aha. Also auf dem Wochenmarkt, die Zaboraner möchte ich ganz herzlich grüßen auf dieser Schiene. Es war eine schöne Zeit da. Ja. Und warum jetzt nicht mehr? Weil dann der Imker in Lauf mit 80 Jahren in Rente gegangen ist und ich laufe Imker bin. Also ich gehe eigentlich auf dem Laufer Wochenmarkt hin. Ah, dann war da quasi eine Marktlücke frei sozusagen. Ganz genau. Ah, okay, ganz genau. Und das hat dann auch gereicht. Dann musstest du nicht mehr nach Nürnberg gehen. Genau. Und vielleicht, meine Tochter hat gesagt, dass Effi da irgendwann mit einsteigen möchte. Dann müssen wir eh wieder ja, oder ich gehe wieder nach Zabor. Mal schauen. Das ist man sieht sich ja im Leben immer zweimal. Es kann durchaus passieren. So, jetzt kommt die zweite Frage von Flo. Die nimmt Bezug ein bisschen drauf mit dem Nürnberg-Thema. Wie schlimm ist das Bienensterben wirklich auf einer Skala zwischen 3 im Weckler und Macho Man? Du darfst antworten, wie du willst. Ne? Also nicht, dass du es falsch verstehst. Das ist hier... Ja, ist sehr lustig. Also 3 im Weckler, okay, das sind die kleinen Nürnberger Brotwurst. Mir bei uns draußen gibt es die gescheiten Fränkischen. Ne? Da haben wir ein wenig einen anderen Kaliber dazu. Aber die Groben. Aber das Bienensterben ist schon sehr hoch in der Skala, sage ich mal 7 bis 8, man muss schon einkalkulieren, weil viele ältere Imker einfach nicht mehr zurechtkommen mit Behandlungsmitteln. Einfach, die haben ein ganz anderes System gelernt. Wir haben unseren ganzen Betrieb umgestellt, früher aus der August, September, dann einmal das Einfüttern angefangen, da ist den letzten Honig raus. Bei uns ist Mitte Juli Schluss, also wir müssen ganz anders arbeiten, um dass wir im nächsten Jahr noch Bienen haben. Okay, also durchaus, also 6 auf Kraut ungefähr, es ist ernst. Das ist wirklich ernst. Mhm. Gut, da werden wir uns gleich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Jetzt erstmal, jetzt bin ich hier, ich habe ja mitgeschrieben, ich bin ja heute, vielleicht hast du es gemerkt, Chris. Vorbereitet. Vorbereitet ja. Ein bisschen, aber ja. Doch nicht vorbereitet genug scheinbar. Ja, mich würde mal interessieren, wie wird denn der Honig überhaupt hergestellt? Wie ist denn der ganze Prozess? Wie läuft denn das alles ab? Ja, in der Früh, wenn es rausgeht, dann die Bienen gehen natürlich raus, sobald die Blüten explodieren. Die leben von Nektar und von Blütenbäumen. Blütenbäumen wird praktisch eingespeichert, mit dem Nektar in der Wabe gelagert und dann werden die Maden damit gefüttert. Das ist eigentlich, der Blütenbäumen ist das Bienenbrot mit sehr hohen Enzymenwert, sehr viele Vitamine, Spurenelemente drin, alles für ausgewogene Ernährung für die Maden, dass die zur gesunden Biene heranwachsen, wobei dann die Königin in puren Chili Royal drinnen schwimmt. Also das ist der Königinnensaft. Das, was die Mädels auch sehr gerne in der Creme drin haben, proteinreich. Es ist ein pures Protein, um die Zellstruktur aufzubauen und so weiter. Also wie gesagt, die Königin, die wächst in diesen Futtersaft raus. Und wir ernten eigentlich sowas nicht. Also wenn ihr so eine Weißelzeit findet, die was zu viel ist, das esse ich alles gleich. Das läuft den ganzen Sommer Vollgas. Ne? Also das Natürlichste ist Doping pur. Wie schmeckt so das? Ein wenig säuerlich, der ganze Jahr gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, die Energie ist enorm. Die Energie ist enorm. Zum Leidwesen meiner Frau. Ja. Dann geht's ab. Das ist pure Energie. Ja, okay. Was denkst denn du schon wieder? Ich denke auch gar nichts. Chris denkt, grundsätzlich denkt der Chris nicht allzu viel. Und wenn er lacht, dann weiß man zumindest, dass er irgendwas gedacht hat. Das genau. Ist dann schon immer ganz gut. Aber man muss ja nicht alles verraten. Ja, ich wollte fragen, genau, wir gehen gleich noch weiter auf die Honigproduktion ein. Was ich mir jetzt gedacht habe, ich habe einen relativ großen Garten. Ist es denn für mich als jemanden, der da noch nicht so viel Erfahrung hat, möglich, so einen Bienenstock sich einfach reinzustellen und dann machen die? Oder wie funktioniert das? Wie könnte ich denn jetzt einen Bienenstock? Jederzeit kann jeder anfangen, sucht sich einen Imkerverein. Also ich bin zum Beispiel Vorstand bei uns in der Spruck. Wir bieten jetzt dann Bienenlehrgänge an, weil man praktisch auch Imkern auf Probe macht. Er kriegt einen Bienenbaden dazu. Er läuft mindestens ein Wirtschaftsjahr mit, einfach, dass er das lernt, dass er die richtige Handhabung hat. Er kriegt auch gesagt, was er für Equipment braucht, einfach um, dass er das folgt, dass den Bienen gut geht dabei und dass er einfach ein bisschen seinen eigenen Honig ernten kann. Und vor allem, was das Wichtigste ist, Honig ist eigentlich nur ein Nebenprodukt, die Bestäubung, den Garten, einfach die heimische Flora zu erhalten, lebendig zu halten, einfach da, wo man seine Freude dran hat. Eine kleine Zwischenfrage, was muss man denn so investieren, wenn man, und was braucht man, wenn man Imker werden will? Also außer Zeit natürlich, ne? Ja, also wenn man dann so sich ein Beutensystem dann neu kauft, also da bist du so um die, mit Inventar, die Rähmchen, das kommt darauf an, ob man konventionelles Wachs nimmt oder Bio-Wachs, also bis zu 200 Euro ungefähr, bist mit so einer kompletten Beute dabei, 180 Euro, 200 Euro, so im Durchschnitt. Beute, man, hast, was Beute, ist Beute, das ist der Kasten, praktisch okay. Das Bienenhaus, die Bienenwohnung, wo das Volk drinnen ist. Man kann das in Styropor kaufen, man kann das in Holzbauweise kaufen. Es gibt halt verschiedene Systeme, da ist ein bisschen Preisschwankungen drin. Man braucht ein wenig einen Stockmeißel, man braucht vielleicht dann auch ein wenig einen Bienenanzug, ein wenig einen Bienenschutz, bis man weiß, ob man wirklich auch ohne rangeht. Also das kommt immer darauf an, welche Königin, das man hat, beziehungsweise die Königin wird ja beim Begattungsflug ca. 20 Mal begattet von verschiedenen Drohnen, welches Erbgut die mitgebracht hat. Und da, wenn es also da auf Bayerisch gesagt hat, wenn es so Witz hat, erwischt, ne, da wird das ganze Volk auf einmal kein Lichter. Ne? Da kriegst du öfters eine verbraten und ja. Ist das dann, meinst du, dass das ein Problem ist, wenn dann Nachbarn da sind? Also jetzt natürlich weißt du das jetzt nicht, was meine Nachbarn dazu sagen, aber ist das, wie ist das rechtlich? Kann ich einfach meinen Garten Bienenstock reinstellen? Da gibt es schon bestimmte Regelungen. Also wenn jetzt die Bienen vorher da waren, bevor der Nachbar konnte, da hat also so ein Anwalt sich einmal eingeklingt und wollte, dass der Imker seine Bienen wegtut und hat aber vor Gericht verloren, weil er gesagt hat, er muss erst einmal nachweisen, ob das die Biene von dem Bienenstock war. Okay. Die kann woanders dahergeflogen sein. Mhm. Also die, momentan ist eigentlich die ganze Menschheit ein wenig sensibilisiert auf Bienen. Jeder hat zumindest annähernd ein bisschen begriffen, dass wir ohne Bienen auf dem Planeten nicht überleben werden. Mhm. Ne? Also wie gesagt, aber ein paar Unbelehrbare gibt es immer wieder. Mhm. Aber verboten, also ich muss jetzt nicht irgendwelche Genehmigungen einholen erstmal. Also interessant wäre es doch, wenn du den Bienenstock gleich auf dein Nachbarn sein Grundstück drauf hast. Ja, das wäre doch hochinteressant. Ja, ich meine, mir spricht halt mit den Nachbarn und sagt, du pass auf, das habe ich vorher irgendwie. Er profitiert ja auch mit seinen Karten. Ja. Wenn er jetzt einen Kirschbaum drin hat, einen Apfelbaum oder wie auch immer, der wird sich wundern, was der auf einmal für Früchte trägt. Mhm. In welcher Qualität? Das ist eine ganz andere Geschichte. Also in der Regel, wenn ein Bienenvolk, ich meine, wenn es 20 im Garten drin stehst, ist natürlich die Herausforderung schon ein bisschen höher. Es kommt darauf an, in welchem Rahmen dass man das macht, aber in der Regel hat der Nachbar eigentlich nichts dagegen. Ist das, jetzt habe ich so einen Kasten gekauft für um die 200 Euro und jetzt habe ich aber halt noch keine Bienen. Was mache ich dann? Vom Verein gibt es meistens dann also erst einmal ein Badenvolk, wo man dann betreut. Und wenn man sieht, also wenn der Verein sieht, der Proband hat wirklich Talent und der macht es wirklich mit Herzblut und es passt, da kriegt er meistens vom Verein als Stadtkapital dieses Volk geschenkt. Man kann sich dann auch nur einen Ableger machen oder man kann sich auch Ableger zukaufen. Also ich verkaufe einen Ableger, der kostet dann halt 70 Euro und ein Bienenvolk so im Schnitt 100 Euro. Wie werden die transportiert dann? Im Kasten drinnen. Ach, im Kasten. Wenn du dann sagst, okay, ich komme jetzt halt da, möchte das Bienenvolk gerne haben, mache ich dann am Abend, wenn alles drin ist, die Klappe zu und dann kommt er in der Früh und dann kann er es ganz easy mit einem Spanngurt zusammen und dann fährt er es heim und stellt es auf dann, wo er es gerne haben möchte. Am besten ist einfach eine Südlage, dass man den ganzen Tag die Sonne praktisch vom Flugloch hat, macht die auf und dann stellt man der Stamm raus. Also der Eingang sollte dann Südseite sein? Ja, ist ein sehr großer Vorteil für die Bienen. Ne? Und wie gesagt, und die stolpern dann aus und dann orientieren sie sich neu an der Sonne, dann fliegen sie sich neu ein und dann gehen die ersten Späher raus, schauen, was gibt und dann geht es wieder mit den Schwänzeltanz los, was wir vorhin gesagt haben, wenn die Honigtracht finden, also Nektartracht und dann geht's wieder los. Und wenn du den Honig, okay, jetzt haben wir unser imaginäres Volk soweit, dass wir quasi, die fliegen da rum, sammeln Honig ein, sagen wir mal, dann bringen sie Honig mit nach Hause, dann haben wir es in den Waben drin. So, und dann, was macht man dann, wenn ich jetzt dann Honig haben will? Einmal in der Woche bleibt es dabei, der praktisch unten im Brutraum, oben hat man dann den Honigraum, das ist praktisch wie ihr Speis, was sie praktisch die Nahrung einlagert. Ne? Zwischendrin ist ein Absperrgitter mit drinnen, dass die Königin nicht hoch kann. Weil sonst würde die oben Eier einlegen und jetzt willst du einen Honigschleuder aus der Leiter Morden mit drin, das will ja keiner. Ne? Also die Königin, schauen wir jetzt mal unten, die Arbeiterinnen kommen da durch. Also muss man immer wieder frische Mittelwände rein tun, frisches Wachs, dass der Platz hat. Und so wird der Stock dann langsam voll. Und dann irgendwann reißt die Tracht, sagt man ab, das ist ein alter Imkerbegriff, die Trachten nach Nahrung, da kommt es her. Das ist praktisch, wenn das abreißt und dann... Oder es regnet mal 2-3 Tage, schlecht Wetter, dann können die nicht raus. Dann reift der Honig in der Wabe nach. Also wir, die haben ja weit über 20% Wassergehalt der Nektar, wo da reinkommt. Wenn die 1 Kilo Nektar bringen, wird es zu 500 Gramm Honig weiterverarbeitet. Diese Flüssigkeit muss raus. Wenn wir jetzt einfach den Honig schleudern, der Gehalt ist so schön zweder, jetzt habe ich Lust und hauen dann raus. Und das über 20%, dann kippt der uns, der wird sauer. Okay. Der kriegt einen Stich, ne? Unter 20%, früher hat man Spritzprobe gemacht, hast die Wabe raus und hast einfach mal draufgeklopft. Wenn aus den geöffneten Zellen, die noch nicht verdeckelt waren, noch Nektar rausgespritzt ist, war das zu feucht. Heutzutage hat man halt ein Refraktometer wie der Onkel Breitsamer, war dann im Fernsehen, dann hat es Qualitätsprüfung gemacht, also der schaut bloß, was der Wassergehalt ist vom Honig, ja. Also dann, okay, dann warte ich, bis das Wassergehalt stimmt, dann schleudere ich, oder? Und dann kommt man dabei, dann wird praktisch abgekehrt raus, dann fährt man heim und dann wird entdeckelt, die verdeckelten Zellen werden alle geöffnet und dann kommt es in die Honigschleuder rein. Und ist die noch... Also, wird das nur per Hand gemacht? Magst du das nur per Hand? Oder ja, es haben wir also, bis wir so in einer halben Tonne hingekommen sind, haben wir es also... Halbe Tonne? Ja. Ja, das ist... halbe Tonne, das sind 500 Kilo. Das ist vom Bienenkörbchen der Vorstandsvorsitzenden. 1000 Pfund. Okay, also das ist ja gar nicht schlecht. Ja, da haben wir. Kannst du schlecken, ne? Ja. Hab meine Frau das noch mit Hand geschleudert, also und dann hat sie mal gestreikt, hat sie gesagt, wenn ich nicht bei genug geschleudert. Und dann machst du es alleine weiter. Und naja, das war so, wir waren kurz so völlig Mitte Juli dann und im August hat es gepotzt, aber ich denke, das ist ganz günstig, und dann hat sie halt der Honigschleuder gekriegt. 20 Wabenschleuder. Das ist der schon der Händler dafür, ne? Geht, ja, geht jetzt mit also Strom alles, aber ich darf auch nicht mehr hier lange, ne? Also okay. Das ist Honigschleuder. Ihre Honigschleuder. Also da. Okay, aber also jetzt wäre nur kein Weihnachtsgeschenk. Und alles. So, Honigschleuder wird immer gerne gemacht. Einfach mal eine Honigschleuder, auch zu Weihnachten. Ja. Worauf meine Frage jetzt hinführt, du nimmst den Bienen ja den Honig weg. Das ist eigentlich ihr Winterfutter. Ja, und was machst du dann? Das ist richtig. Der wird praktisch immer wieder gröber. Das geht ja jetzt in früher also die Kirschblüte ist die erste wichtigste Honignahrung und den Kirschblütenhonig, den kann man eigentlich gar nicht ernten, weil das die erste wichtige Tracht ist, die Biene komplett verzehrt, wenn sie jetzt in einem Kilometer da so 3-4 Kirschbäume auf so einer Streuobstwiese hast, die fliegt den Kilometer hin und fliegt wieder her. Und wenn das richtig voll beladen ist, hat die Menge von 10 Milligramm aufgenommen. Gibt es ab und fliegt sofort wieder raus. Das heißt, ich weiß es schon, weil du es mir vorhin erzählt hast. Wenn gut, dass du es nochmal sagst. Eine Biene, wie viel müsste die machen, dass sie 1 Pfund Honig alleine herstellt? Wenn eine Biene alleine 1 Pfund Honig füllen müsste, sie dreimal um die Erde fliegen. So eine Kilometerleistung. Also Radius... Von der Erde ist... 146.000 Kilometer. Danke, Chris. Der hat falsch zugehört. So. Nee, dreimal um die Erde hast du gesagt. 42.000 ist der Radius. Ja, und dreimal? Mal drei? Dreimal vier ist 12, ne? Ja, habe ich gesagt, 126.000. 46 hast du gesagt. Ist ja wurscht. 26? Ja. Okay, gut, dass ich nichts gesagt habe. Drei hin im Sinn. Ja, drei hin. Also ganz schön weit. Genau. Ne, also wie gesagt, das ist eine enorme Leistung, was diese Bienen schaffen. Wir haben also den Vorteil, wir sind dann auch zum Beispiel in Pullach draußen, das ist dort zur Fränkischen Schweiz, da sind wir in der Kirschplantage drin, der hat also 1000 Kirschbäume da drin. Das weiteste ist vielleicht 150 Meter, wo die Bienen fliegen. Ne, also die bringen so viel rein, das können die gar nicht verzehren, darum kommen wir an so einen außergewöhnlichen Honig ran. Außergewöhnlicher Honig, lass uns noch mal ein bisschen über Honig, verschiedene Honige sprechen. Wir kennen das ja aus dem Supermarktregal. Es gibt den Honig, der so dunkel zähflüssig ist, der dann von den... Der Waldhonig. Dann gibt es den cremigen Weißen. Was macht denn so die Unterschiede aus und was hast du denn so für verschiedene Honige bei dir? Bei mir muss ich nur, es gibt ja verschiedene Arten, Akazien, Kastanien, Tannenhonig, Wildblüten, egal wie sie es auch nennen oder wo die Herkunft ist. Wir sind gleichzeitig in den Verein Heimat auf dem Teller, das heißt kurze Wege in der Region produziert und vermarktet. Der Verein ist in Herschbruck oben ansässig. Wir leben das insofern, ich wohne in Laufen-Heuchling und im Radius von 10 Kilometer haben wir unsere ganzen Bienenvölker platziert. Und was anderes interessiert mich nicht. Also bei mir gibt's keine Akazie, da gibt's keine Kastanie, da gibt's keine Tanne, weil es unsere heimische Flora einfach nicht hergeht. Mhm. Wir haben also praktisch die Kirschblüte im Frühjahr. Aber einen Wald gibt's. Waldhonig gibt's auch. Waldhonig ist ja kein Blütenhonig. Mhm. Und da brauchen wir ja praktisch die Rindenläuse, die Lachniden. Mhm. Das ist eine Blattl aus und die hat so einen Sägezahn. Wenn man so ein Fichtenzweigle von einem Spitzel abbricht, gibt's auf einmal so richtig einen Saft. Blase, also der Baum blutet dann, sagt man. Und an diesen Saft kommt ja weder Ameise noch eine Biene noch sonst jemand ran. Also brauchen wir diese Blattlaus, die hat einen Sägezahn, die geht da rein, die bringt ihn aber so schnell nicht raus. Und dann kommt auch der Saft. Und die Blattlaus, die Kleine, braucht vielleicht dann 10% davor, den Rest scheidet die hinten aus. Mhm. Und dann kommt die große Waldameise ins Spiel, der geht es zu langsam, der milkt jetzt dann die Blattlaus und diese Ausscheidungen spritzt sie da zwischen den Fichtennadeln rein. Und das holt sich die Ameise, so aber auch die Honigbiene. Und mit den Fermenten der Kopfdrüse über den Honigmagen wird ein chemischer Prozess angestoßen und ist zum Waldhonig weiter veredelt. Und das ist dann dieses dunkel, dieser dunkle, eher noch flüssigere ein bisschen, habe ich das gedacht? Er bleibt länger flüssig, weil da mehr Fruchtzuckergehalt drin ist, wobei in der Blüte mehr Traubenzucker drin ist und der dann schneller zum Kandieren neigt. Drum wird er bei uns cremig gerührt, das dann werden die Fruchtzucker, die Traubenzuckerkristalle zerschlagen, da bleibt der cremig, so wie Nutella, also so ein Beamtenhonig. Wir können so langsamer essen, ohne dass er vom Semmeler nur läuft. Ne? Das heißt, das ist dann der richtige Honig für Diabetiker, der Waldhonig. Der Waldhonig. Ja. Wenn, dann Waldhonig ist günstiger. Ja. Wobei man bei Erkältung, also mein Honig, mein Favorit ist auf jeden Fall der Blütenhonig. Da hast du die Spuren, die Elemente, die Mineralstoffe von der Erde durch die Pflanzen, die Energie der Sonne, du hast die Vitamine und die Enzyme von Blütenbäumen, das ist das Leben pur, das ist einfach, ja. Nochmal ein paar Fakten zum Honig. Ich habe gehört, Honig ist antiseptisch. Ja. Also ist... Honig hält sich ja auch wahnsinnig lang. Na gut, okay, ein Glas Marmelade hält sich auch lang, aber ein Honig ist, glaube ich, ungeschlagen in der Haltbarkeit. Warum? Es hat bei Ausgrabungen von einer Pyramide haben sie so eine Empore gefunden, gefüllt mit Honig. Der war mit Bienenwachs zugeklebt. Der war nach 2000 Jahren noch genießbar. Aber was er noch Vitamine, Enzyme drin gehabt hat, also wie gesagt, bei richtiger Lagerung hält der Honig ewig. Mhm. Und es ist einfach durch die Bienen, durch die Umarbeitung. Da ist Propolis mit drin. Das ist ein Antibiotika aus dem Bienenstock, aus dem Baum. Das ist das, womit die alles zukleistern innen, ganz oder? Ganz genau. Mir muss sich so vorstellen, im Bienenstock ist warm, ca. 38 Grad und feucht durch den ganzen Nektar, was die alles reinbringen. Das wäre das ideale Milieu, um Viren, Bakterien, Infektionen, alles, das kann ja richtig wuchern. Mhm. Und mit diesem Propolis, das halten die das im Griff. Und das Propolis wird vom Baum und Blüten erzeugt. Der Baum schützt da praktisch seine Knospe vor Frost, vor Pilzkrankheiten, vor Infektionen, egal was da einfließen möchte. Und wenn die Zeit gekommen ist, durchbricht diese Blüte, diese Propolisschicht, das ausblüht und dass sie befruchtet werden kann. Und dieses Propolis nutzt die Biene für sich im Bienenstock und baut es wiederum mit den Fermenten der Kopfdrüse über den Honigmagen, diesen chemischen Prozess, zu einem Breitbandantibiotika um. Der Wahnsinn. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ne? Da sitzt, da ist ein Stock voller Insekten und da gibt es nicht nur Lebensmittel, die unendlich haltbar sind, sondern auch Antibiotika, und, die Bäumen kommen. Was das Genialste ist, meine Frau hat so schwer Heuschnupfen gehabt, die hat schon geröchelt. Ich habe ja gar nicht gewusst, was wir für Potenzial in so einem Bienenkasten drin haben. Und die hat sich 7 Jahre lang sensibilisieren lassen, weil der Doktor dann den Arm dann das Zeug da reinspritzt. Jedes Frühjahr alles eingeschwollen, aus allen Öffnungen wieder gelaufen und hat sie gesagt, sie mag nicht mehr. Und irgendwann ist er mal mit zu den Bienen gegangen Aber von ihrer Schleuder weggegangen? Ja, aber dann hat seinen Anzug auch noch schlecht. Einen Anzug bekommen, hermetisch abgeriegelt, dass nichts passiert. Aha. Und jetzt sind wir eigentlich erst in diesem Jahr gar nicht auffahren. Erst im nächsten Jahr, irgendwann hat er gesagt, ich darf da gar nicht stehen. Und gesagt, was ist denn jetzt? Dann hat er gesagt, schau mal, es sind lauter Birken rum. Ich hatte früher einen Erstickungsanfall gekriegt, dass wir fast zum Doktor gemisst haben. Aha. Und nur durch die Bienenstockluft, was sie da mitbekommen hat, hat sie die Allergie verloren. Und da ist ein Professor Bench mit an Bord, das ist ein Mikrobiologe, der hat gesagt, durch die Umarbeitung von dem Bienenwachs, von dem Propolis, von dem Nektar und von den Blütenpollen sind mehrere Zehntausende von Wirkstoffen freigesetzt worden. Das haben die Kunden alles erforscht. Es ist enorm. Nächster Fakt, den ich mir aufgeschnappt habe, man kann in Honig jahrzehntelang noch nachweisen, ob es einen nuklearen Unfall in der Nähe gab. Habe ich mal gehört. Honig speichert sehr gut. Ja. Also hat mich damals auch irgendwie fasziniert. Also man kann, glaube ich, jetzt noch nach, es war so gering, dass es jetzt nicht irgendwie gefährlich ist, aber man kann, wenn man richtige Instrumente hat, noch immer Tschernobyl irgendwie. Wir sind vor drei Jahren genau sind wir erst geprüft worden vom Landratsamt auf Radioaktivität. Mhm. Das in der Tat wird immer noch Honigproben genommen vom Imker, um zu schauen, was in der Lage ist. Also wir sind, waren nicht auffällig. Ja. Du kriegst ja da keine Expertise dann, sondern einfach, okay, hat alles gepasst. Ist unter dem Level. Ganz genau. Okay, also kauft Honig. Wo kann ich denn, also das wollte ich auch noch, das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich wollte noch leider, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Musik spielen, aber nachdem wir noch nicht fertig sind mit unserem Thema. Honigkauf, Augen auf beim Honigkauf. Ja, was davor jetzt nochmal, was kann denn jeder Einzelne machen? Ja, was tun für die Bienen? Bienen zu schützen. Der Endverbraucher hat so eine Macht, das ist ihm gar nicht bewusst, dass er durch Kauf, richtig kaufen oder Sachen stehen lassen, kann er einfach den ganzen Markt beeinflussen. Er entscheidet ja, was er letztendlich kauft. Und viele durch die Medien suggeriert worden, Geiz ist geil und die ganze Geschichte übereinander, geht weg von den Billig-Dumping-Produkten. Sucht euch einen Imker in der Nähe und wenn Vorderbing übers Land raus, da findet ihr wirklich noch Imker, der die Heimat schützt mit seinen Bienen. Der größte Naturschützer ist der Imker, weil er hält die heimische Flora. Dass unsere Kinder und Kindeskinder vielleicht einmal noch die Chance haben mitzukriegen, wie schön das unsere Natur war. Weil wenn wir so weitermachen, dass wir Honig aus EU- und Nicht-EU-Staaten kaufen, das ist katastrophal. Honig kannst du jederzeit importieren, aber die Bestäubungsleistung der Bienen nicht. Mhm. Und das heißt, ich sollte beim Bienenkauf aufpassen, dass ich... Beim Honigkauf sollte ich darauf achten, dass ich keinen importierten Honig kaufe. Oder wie sieht das aus? Absolut. Am besten. Also deutscher. Absolut richtig. Ich kenne diese Gläser, wo deutscher Honig draufsteht mit diesen grünen. Ist das gut? Sollte ich das kaufen? Oder? Deutscher Imkerbund, ja. Imker deines Vertrauens, das ist das Günstigste. Okay, aber packst du es auch in diese Gläser rein? Da hast du eigene? Ich habe eigene. Okay. Aber ist das so, dass ich quasi angenommen... Bin jetzt in der Nähe von Zirndorf zu Hause. Finde ich da jetzt den nächsten Imker am besten? Googeln. Schon. Haben alle, also wenn, okay. Gut. Einfach einmal, ja, und vielleicht dann nach Imkereivereien. Mhm. Da findet man dann einen Vorsitzenden und sagt, du, ich wohne da, aber ist denn da der nächste Imker? Mhm. Kriegt man auf jeden Fall Auskunft. Wunderbar. Noch eine kurze, also was mir gerade eingefallen ist, was kann man denn, also ich weiß natürlich, was man grundsätzlich mit Honig machen kann. Ja, also man kann sich's auf Brot schmieren, man kann irgendwie vielleicht in den Kuchen, man kann es als Zuckersatz nehmen. Aber was gibt's denn so, was ist das Ausgefallenste, was du hier mit Honig angestellt hast? Wir machen Gewürzhonige, so mit Chili, mit Ingwer, mit Pfefferminze. Pfefferminzhonig? Ja, oder mit Whisky, wird mit eingemischt, beim Schnaps. Also da sind wir sehr kreativ. Mit Cappuccino haben wir jetzt alle die neueste Ramazzipan, Vanille. Einfach die Geschmacksrichtungen, wo gerne jede hat. Und es wird dann immer versucht, so zu mischen auf Augenhöhe, dass man den Honig nicht überdeckt, aber dass das eingemischte Präparat auch deutlich zu schmecken ist. Und jetzt kommt dann die Weihnachtszeit, also nächste Woche würde ich damit anfangen, kommen dann diese Honige in Pralinen rein, wird Honigtrüffel gemacht. Ja, also wir sind sehr breit aufgestellt. Wie schmeckst du sowas ab? Wie muss man das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Wenn du zum Beispiel... Sitzt du dann zu Hause mit Rhabarber, Ingwer und wie viel Honig? Weil das Mischungsverhältnis muss ja stimmen. Ja, und der Kunde will ja, dass er, wenn er nur mal was kauft, dass das genauso schmeckt wie das andere. Also da habe ich viel probiert und habe dann auch meine Mischungsverhältnisse, mir alles notiert, die ganze Woche, was dann, wie viel Chili das zum Beispiel reinkommt, das praktisch der Honig ist dann frisch gerührt, dann wird der Chili, der Piri Piri, wird dann frisch gemahlen und dann gesiebt und nur dieser Staub kommt da rein. Mhm. Und da sind die ätherischen Öle richtig geöffnet, es verbindet sich total mit dem Honig. Und wenn man zum Beispiel in der Sommerzeit ein frisch gegrilltes Steak am Teller hat, fix und fertig gegrillt und dann den Chili-Honig drauf, dass die Gewürze vom Fleisch, die Süße vom Honig und im Abgang haut dann das Chili nicht. Das ist eine Geschmacksexplosion in der Koschene. Oder was du noch sagen kannst, es gibt eine Imker-Ausstellung jetzt demnächst. Genau, und zwar im Hirtenmuseum. Das Deutsche Hirtenmuseum ist ja bei uns in der Spruck draußen, Richtung Amberg, Lauf, Herr Spruck kommt es dann. Ein wunderschönes Museum mit alten Hirtenbrauchtum, was bei uns früher in Herr Sprucker Land ja ausgeübt wurde. Und da haben wir eine spezielle Bienen- und Imker-Ausstellung, die ist noch bis zum 23. Dezember geöffnet. Also packt eure Mädels, eure Kinder mal ein, fahrt mal raus, schaut euch das an, ist total interessant. Und außerdem im Hinterland gibt es gute Brotzeitwirtschaften, also ihr seid gut versorgt bei uns draußen. Und wer also einen Honig kaufen will bei dir, der kann wohin? Ich bin jeden Mittwoch und immer den ersten Samstag in Lauf am Wochenmarkt zu finden oder einfach bei uns www.dasbienenköpfchen.de, da findet ihr die Kontaktadressen, anrufen, wenn er kommt, dass auch jemand zu Hause ist, ihr könnt uns auch daheim besuchen, kein Problem. Und bald auch wieder ein Sabo. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es neigt sich dem Ende entgegen. Chris, möchtest du resümierend nochmal dahin reden? Ja, also ich sag mal, was hast du gelernt heute? Wir haben heute einen Haufen gelernt. Wir haben heute einen Haufen. Das ist ein hochinteressantes Thema. Dafür würden eigentlich mindestens eine Stunde ausreichen. Ja, das da hätten wir eigentlich 2 Stunden auch reden können, ne? Ja. Ist aber wollen wir halt mal bei Onda Latina nachfragen. Nee, also und ich bin froh, dass wir das Thema mal gehabt haben, weil ich das wichtig finde. Ja. Die Bienen. Der Chris hat immer gesagt, die Bienen. Die Bienen, Ja. Genau. Ja, ich sehe es ja auch so. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe als Kind, nochmal kurz um zu sinnieren, ich habe als Kind beim Bund Naturschutz, haben wir ein Bienenvolk uns gekauft in der Kindergruppe. Das war sehr interessant. Da habe ich auch einiges gesehen und gespürt. Das ist ja immer so eine Sache, ich finde, das hat sich jetzt in dem Gespräch auch ein bisschen herausgearbeitet. Es ist eine Sache, die man mit allen Sinnen irgendwie erfasst halt. Man hört die Biene summen, man riecht den Honig, man hat vielleicht, keine Ahnung, man spürt es ja auch, wenn man da drin arbeitet oder auch wenn man mal einen Stich abbekommt, dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn man jetzt nicht allergisch ist. Genau. Dann. Also das muss man eigentlich erleben und deswegen vielleicht auch wirklich gut so eine Führung mal mitzumachen. Also noch habt ihr die Chance anzurufen. Okay, das noch abschließend. Chris, ich hoffe, ich habe dich nicht unterbrochen mit einem ganz wichtigen Gedanken. Ich wollte mich bloß nochmal bedanken bei danke für das Gespräch. Thomas Reitl, war hochinteressant. Und begrüßen unseren José, oder? José, ja. Der macht gleich Onda Latina für euch. Genau. Chris, wir müssen jetzt gehen. Ja, wir müssen raus jetzt. Wir müssen sofort jetzt raus. Ich finde es gut, dass wir uns manchmal auch ergänzen in unserer Sprache und nicht einfach wild durcheinander sprechen. Schönen Abend noch. Was ich noch loswerden wollte. Auch viel Spaß. Ich sage noch danke, dass ihr mich eingeladen habt, also an unseren wunderbaren Thema Interesse zeigt. Wir bedanken uns. Wir suchen immer nach solchen Themen. Also war wirklich auch mal schön, über was Ernsthaftes auch zu reden, weil wir sonst so viel Quatsch machen und heute war es eben etwas ernster. So. Schönes Wochenende. Ciao. Sie hörten Schnickschnack, das lustige Radiomagazin zum Thema Metropolregion Nürnberg. Jeden ersten Freitag auf Radio Z oder wie hier im Podcast. Schalten Sie doch auch irgendwann mal wieder ein. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Thank you for... Tschüss.